1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Montag. Eine neue Woche beginnt, wie immer bei uns, mit einer freien Themennacht. Aber ich möchte heute sehr gerne mit euch unter anderem sprechen über die Bundestagswahl. Wie bewertet ihr das Ergebnis? Freut ihr euch über das Ergebnis? Seid ihr schockiert? Wo seht ihr die Gründe für das Abschneiden der jeweiligen Parteien? Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Statements, eure Meinungen. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail domian@wdr.de. Generell natürlich offene Sendung. Ihr könnt auch zu jedem anderen Thema sehr gerne anrufen, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Peter und der ist 49. Oh. Morgen, Jürgen Domian. Ja, ja, guten Morgen, Peter, 49. Genau. Ja, dein Thema. Ich rufe zum Thema Bundestagswahl an. Ja, das ist schön. Und zwar, ich bin enttäuscht darüber, wie sie ausgegangen ist. Also, warum? Ich bin enttäuscht darüber. Weil ich habe, bis vor vorige Woche hörte man noch immer, die großen Parteien liegen auch, zusammen noch auf und dass die SPD so weit abgerutscht ist. Also, ja. Ich bin, muss dazu sagen, ich bin jahrelang ein SPD-Wähler, seit ich wählen darf. Ja. Und ich bin recht enttäuscht darüber, dass die SPD so runtergegangen ist. Hast du denn gestern auch die SPD gewählt? Ja, habe ich. Ich fand die, ich kann mit der Frau Merkel nichts anfangen, auf Deutsch gesagt, weil diese Frau bietet mir nichts da, in dem Sinne, was in der Öffentlichkeit eigentlich da zu bieten ist. Was meinst du damit? Ist sie dir nicht hübsch genug? Nein, das nicht. Das immer, so. Nein, als Persönlichkeit her. So hörte sich das bei einer Kanzlerin. Nein, persönlich so nicht, aber als Kanzlerin. Sie ist mir, wir haben gute Kanzler gehabt, wie zum Beispiel Helmut Schmidt war zum Beispiel ein sehr guter Kanzler. Das war ein damals zu meiner zum ersten Mal, wo ich wählen konnte, das war die Ära Schmidt-Kohl damals. Und ist sie aber, das muss man ja nur sagen, auch wenn man einer anderen Partei angehört oder mit einer anderen Partei sympathisiert, sie ist ja nun in der ganzen Welt sehr geachtet. Das muss man ja sagen. Weil meines Erachtens sie ein großer Ja-Sager ist. Ah. Sie hat sich damals zum W. Bush-Zeiten sehr auf dem seine Seite gekniet, in dem Sinne. Wenn ich dann sehe, wie der Schröder sich damals zu der Irak-Affäre beziehungsweise zum Afghanistan-Einsatz mit dem Herrn Fischer verhalten hat. Und sie hat Obama untersagt, am Brandenburger Tor zu sprechen, als er noch nicht Präsident war. Das hat uns ja alle ziemlich geärgert, oder wir haben den Kopf geschüttelt und haben... Weißt du, ich fand da schon, das hätte eigentlich da schon nicht sein brauchen. Er hätte... Ja. Ich fand, sie hätte ihn einladen sollen als normalen Staatsgast und dann wäre das gut gewesen. Aber da ist meines Erachtens die amerikanische Freundschaft schon zu sehr hervorgerufen. Ich wohne hier in der Gegend, wo sowieso, ich wohne in der NATO Airbase, habe ich hier in der Nähe, ja. Da ist das sowieso ein bisschen hier mit den amerikanischen Freundschaften viel. Und das ist meines Erachtens, ich sage das, wie ich denke, im Arsch reinkriechen, auf Deutsch gesagt. Ja. Harte Worte, aber ich habe ja um eure Meinung gefragt. Ich kann dir nur sagen, dass ich als SPD-Mitglied schockiert war, als ich die Ergebnisse sah gestern. Ich auch. Wirklich schockiert war, weil so etwas gab es noch nie und das ist ein Desaster ohnegleichen, für das es eigentlich gar kein Wort gibt. Und ich muss dazu sagen, ich wohne hier auf dem Land. Ja. Und auf dem Land hier ist das sowieso, CDU ist hier einer der stärkeren Parteien, sowieso 50-60% immer. Ja. Aber das so dermaßen, ich habe damit gerechnet, doch, dass die Große Koalition weitergeführt wurde. Ja, war ich auch von ausgegangen eigentlich. Und, aber ich muss dir sagen, was mich noch fassungsloser gemacht hat, ist das extrem gute Abschneiden der Linken. Das finde ich absolut erschreckend. Das finde ich so erschreckend, dass ich ebenfalls vor dem Fernseher saß und dachte, das kann nicht sein. Wir haben damals, bevor die Wiedervereinigung geschrien, haben sie alle geschrien, wie schlecht alles im Osten war. Hm. Und jetzt heutzutage wählen fast so und so viel Prozent diese linke Partei. Und das nach Herr Lafontaine, da sich jetzt, das ist meines Erachtens nur Machtgefüge. Denn natürlich. Der spiegelt nicht da seiner, dass er da irgendwas mit der Linke hervorruft. Das ist meines Erachtens ein Machtgefüge, in der Presse stehen, in den Medien stehen. Sonst ist das für mich gar nicht. Es ist ein alter Rachefeldzug von Herr Lafontaine an der SPD. Er will die SPD kaputt machen und er ist auf dem besten Wege dazu, wenn nicht jetzt ganz entscheidend was passiert, dass er das vielleicht sogar schaffen könnte. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin, ob es uns jetzt besser gehen wird mit einer FDP-Regierung dabei, ich generell als kleiner Arbeiter, ich bin seit Januar zum ersten Mal arbeitslos geworden, nach über 30 Jahren. Ist sowieso hier unten schlecht in den ländlichen Gegenden was zu finden. Ich habe in der Fabrik gearbeitet, aber ich bin ganz der Meinung, also jetzt mit einer FDP-Regierung mit dabei, wird für den kleinen Arbeiter, wo ich auch enttäuscht war, Opel-Bezug und so weiter, wir haben auch 6-7 Jahre auf alles verzichtet, da hat kein Mensch sich drum gekümmert. Ja, ich habe heute mit Erstaunen gelesen, es gibt ja schon mittlerweile 1000 Analysen, welche Wähler wohin gewandert sind und welche Gesellschaftsschichten, welche Parteien gewählt haben. Dass die FDP, die ja nun wirklich ein hervorragendes Ergebnis eingefahren hat, dass auch viele Arbeiter die FDP gewählt haben. Das ist nicht so wie früher, dass man sagte... Ich habe bis kurz vor, also ich bin erst um 5:30 quasi zum Wahllokal gegangen. Ich habe eigentlich noch überlegt, sollst du gehen, sollst du nicht gehen. Ah ja. Aber ich habe dann gedacht, tu es auch, wir sind eine Demokratie, es ist deine Pflicht einerseits, obwohl ich habe immer noch, wie ich eben schon sagte, damit gerechnet, ich habe noch damit gerechnet bis nach 18 Uhr, aber wir werden das sowieso... Ich glaube, wird dass ganz viele so drauf waren wie du, dass sie entweder ganz lange gezögert haben oder gar nicht gegangen sind aus Frustration. Viele SPD haben sicherlich... Ja, wenn man an der Wahlbeteiligung, wie massiv die heruntergegangen ist, das ist ein Wahnsinn. Du bist ein SPD-Mann, du hast immer die SPD gewählt, das ist eigentlich deine Partei. Wen siehst du denn jetzt als SPD-Chef demnächst? Soll es Müntefering weitermachen oder möchtest du einen Wechsel? Ich möchte eigentlich einen Wechsel. Ich war eben jetzt nach Hause gegangen, ich hörte dann bei euch in den Nachrichten, dass der Münte wahrscheinlich ja nicht mehr antreten wird. So sieht es aus, ja. Und dass der Gabriel vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie ihn als Kanzlerkandidat sogar genommen hätten. Vielleicht ein jüngerer... Er hätte mehr polarisiert. Der Steinmeier war nicht schlecht. Als Mensch will ich ihn gar nicht sagen, aber als Persönlichkeit... Das Problem ist ja schon der Name gewesen. Die meisten Leute konnten sich den Namen noch gar nicht merken. Frank-Walter Steinmeier. Ja. Viel zu kompliziert. Genau. Dann hat man Steinbrück und Steinmeier durcheinander gebracht. Genau. Und er wirkt wirklich sehr sympathisch. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn im Fernsehen einen ausgesprochen angenehmen Mann. Sympathischen Menschen. Aber ich glaube, dass er für die große Arena eines Wahlkampfes und einer Kanzlerkandidatur ist er kein Haudegen. Und das wäre der Gabriel sicherlich gewesen, ja. Weißt du, Jürgen, ich meine nur so, wir haben vor vielen Jahren ja schon mal diese CDU-FDP-Regierung gehabt und in dem Zeitpunkt ist sehr viel Unmut, glaube ich, in Deutschland auch aufgekommen. Ja. Und ich habe Angst, weißt du, ich weiß jetzt nicht, ich habe eben noch im Videotext gelesen, dass die, weißt du, mit den Drohungen, die uns vom Ausland jetzt wieder gemacht werden, wer weiß, was uns noch alles vorsteht. Hm. Also, und ich habe die Angst davor, dass wenn wir so einen Außenminister haben demnächst, dass dann Ja-Sager ist, der sofort mit Krieg hier und Krieg da und dort. Glaube ich eher nicht, muss ich dich mal ein bisschen beruhigen, ich glaube es nicht. Aber es ist deine Meinung und deine Sorge, die ernst zu nehmen ist und ich habe ja auch nach eurer Meinung gefragt. Danke dir für deinen Anruf, Peter, und wünsche dir alles Gute. Mach so weiter so, ich schaue jeden Abend deine Sendung, jetzt, weil ich Arbeitslosen bin. Und bist echt toll, hast manchmal super Sendungen drauf. Dankeschön. Und äußerst immer klasse deine Meinung. Dankeschön, Peter. Tschüss. Und als Live mein Lieblingssender. Tschüss. Das ist gut, das hören wir gerne. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, das ist hier die Montagnacht bei uns, vom Montag auf Dienstag, Freitagnacht in unserer kleinen, schnuckeligen Telefon-Talkshow hier. Aber wir reden auch über die Bundestagswahl. Und ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie ihr das gefunden habt, wie ihr die Ergebnisse bewertet, wo die Schuld vielleicht zu suchen ist bei dem einen Erfolg, bei dem anderen Misserfolg und so weiter. 0800 220 5050. Und hier ist die Brigitte. Und Brigitte ist 58 Jahre alt. Hallo, Brigitte. Hallo, Domian. Hallo, was ist dein Thema? Wir haben schon mal Anfang 2008 miteinander gesprochen. Ja. Mein Mann war schwer herzkrank. Er hatte 2000 eine schwere Grippe, die er verschleppt hat und hat davon eine Herzinsuffizienz bekommen, eine Herzmuskelschwäche und wartete auf ein Spenderherz. Mhm. Wir haben damals über Organspende und so weiter gesprochen und er hatte ein Kunstherz dann bekommen, um die Übergangszeit, um die Zeit überbrücken zu können. Mhm. Und wir wohnen in Mönchengladbach. Er wurde in Hannover operiert. Er musste auch immer nach Hannover zur Kontrolle. Es gab dann ein Spenderherz. Es gab leider kein Spenderherz. Ach so. Weil du sagst, er wurde operiert. Ich dachte, dass... Er hat in Hannover dieses Kunstherz bekommen. Ach so, verstehe. Ja. Mhm, ja. Und er musste dann auch immer zur Kontrolle nach Hannover. Und es sollte auch, wenn ein Spenderherz da war, auch in Hannover, sollte er das auch bekommen. Mhm. Und es gab leider keins. Es ging ihm dann sehr viel schlechter. Und dann hat man ihm noch einmal ein neues Kunstherz einsetzen wollen, mit der Annahme, das alte Kunstherz hätte seinen Dienst sozusagen eingestellt. Ich unterbreche ihn kurz, nur zur Erklärung, damit alle Leute es auch verstehen. Ein Kunstherz ist nicht ein Herz aus künstlich hergestellt, was man implantiert. Ein Kunstherz ist schon im Körper. Ist im Körper? Ja, aber man trägt außerhalb des Körpers praktisch die Stromversorgung. So meine ich es, genau. Das heißt, er war zu Hause oder nachts fest am Strom angeschlossen. Ja. Und wenn wir aus dem Haus gingen, hatte er Akkus. Ja, genau. Ne? Und, also das ist schon ein sehr belastender Zustand. Sehr belastend. Sehr belastend. Also man kann nicht so duschen, wie man das möchte. Und es ist auch, wie gesagt, keine endgültige Lösung. Es ist nur eine Übergangslösung. Wie ging es dann weiter? Ja, man hat ihm dann versucht, ein neues Kunstherz einzusetzen. Und seit jetzt im Februar diesen Jahres und bei dieser OP ist er leider verstorben. Während der OP? Während der OP, ja. Während der OP. Im Februar in diesem Jahr? Ja. Das heißt, er ging eine sehr, sehr dramatische Leidenszeit dann zu Ende. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Also es war sehr, sehr, es war eine sehr schlimme Zeit. Er hat auch dann zum Schluss schon mal geäußert, also wenn er alles gewusst hätte, hätte er sich dieses Kunstherz nicht einsetzen lassen, weil es doch eine große Strapaze war. Aber wie lange insgesamt war er dann schwer herzerkrankt? Was würdest du sagen? Also richtig schwer krank, dass er nicht mehr arbeiten konnte, 2 Jahre. Mhm. Bis dahin hatte er noch gearbeitet. Aber im Jahr 2000 hat diese ganze Geschichte mit dieser versteckten Grippe angefangen. Ne? Und wir waren 38 Jahre miteinander verheiratet. Und diese 2 letzten Jahre, die er jetzt wirklich so schwer krank war, ja, ich möchte fast sagen, die waren intensiver wie die 36 Jahre vorher. Mhm. Weil man konzentriert sich nur noch aufeinander. Ja. Jede Kleinigkeit, die sonst wichtig erschien, ist total unwichtig. Mhm. Wir konnten sehr zärtlich miteinander sein. Und wir haben einfach jede Minute noch genossen, die wir noch zusammen haben konnten. Weil wir eigentlich immer mit dem Tod gelebt haben. Ja, was ja ein sehr schönes Resümee ist, wenn du das so sagst. Ja, wir haben jede Zeit genossen. Als er in die OP gegangen ist, oder auch schon vorher, war ich klar, dass das hier Risiko sehr hoch ist, bei der Operation zu versterben? Also dieses, ich sag mal, an dem Tag, an dem er dann operiert wurde, ging es ihm sehr, sehr schlecht. Aber trotz allem habe ich immer gedacht, er hat schon mal diese Kunstherz-OP überlebt und er überlebt die auch wieder und wir warten ja auf ein Spenderherz. Mhm. Also dass er mit dieser OP alles zu Ende sein würde, da habe ich also ehrlich nicht mit gerechnet und mein Mann auch nicht. Also wir haben uns voneinander verabschiedet, war da, als er in den OP geschoben wurde. Lag das an dieser speziellen Operation für ein Kunstherz, dass er daran verstorben ist? Wäre er auch an einer Operation verstorben, wenn es ein Spenderherz gewesen wäre, kann man das sagen? Ich denke ja. Er war einfach zu sehr geschwächt. Mm, ja. Der Körper hatte also unheimlich gekämpft in den Monaten, die dann, weil Herz und Lunge, das hängt ja nun unmittelbar zusammen, er bekam dann immer wieder Luftnot. Das heißt, ja, und dann gab es noch einen kleinen Nebeneffekt, der mit eurer Sendung zu tun hat, als ich mit dir gesprochen hatte. Da rief mich am nächsten Tag eine Kollegin von dir an und vermittelte mir eine Telefonnummer von einer Dame, die in der Nähe von Hannover wohnt. Mhm. Und die hat also angeboten, kostenlos bei ihr zu wohnen, wenn mein Mann da in der Klinik ist. Ach, und ja. Erst war ich da, also konnte ich das gar nicht begreifen, dass mir jemand das so ein Geschenk machen würde, weil das war ein großer finanzieller Aufwand für mich, immer bei ihm zu sein. Hm. Und das ist dann auch so gekommen, dass du bei der Dame wohnen konntest. Und da bin ich der Dame bis heute noch dankbar. Ich wäre sonst vielleicht nicht da gewesen, als er operiert wurde. Das ist ja toll. Das freut mich wirklich. Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich auch an dieses Angebot, das wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, dass sich jemand gemeldet hat, um dir das anzubieten. Und wir haben es dann ja an dich weitergereicht. Ja, genau. Das freut mich wirklich sehr. Das freut mich sehr. Also da bin ich euch und dieser Elli aus Springe, wenn ich das mal so sagen darf, auch ewig dankbar für. Weil ich weiß nicht, ob ich sonst an dem besagten Tag bei ihm gewesen wäre. Es hätte dann sein können, dass ich vielleicht am nächsten Tag dahin hätte fahren wollen, weil das war ja eigentlich immer so ein Dauerzustand. Und die Dame hat mir das wirklich angeboten, auch es hätte monatelang sein können. Die Entfernung von eurem Zuhause bis in die Klinik, in der er dann operiert wurde, sind wie viele Kilometer? 300, ja. Das ist natürlich wirklich dein großes Problem. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und die fährt man auch nicht an einem Tag hin und zurück. Nein, nein. Und die Hotelkosten sind natürlich auf Dauer, auch in einer kleinen Pension oder so, oft mal für ein paar Tage. Ja, kann man gar nicht. Das ist alles kein Problem, aber auf lange Sicht war das schon sehr belastend. Du warst bei ihm. Heißt das, dass du dann vor dem Operationssaal gewartet hast? Ja, sozusagen. Also ich bin da auf und ab gelaufen und habe darauf gewartet, dass er fertig wäre mit der OP. Und dann kam mir schon so ungeheuer vor, dass das so furchtbar lange dauerte. Und dann kam also der Professor, der ihn selbst operiert hatte, und überbrachte mir dann die Nachricht. Du hast es sicher in seinem Gesicht schon gesehen, dass... Ja, ich wusste sofort, als er vor mir stand, was passiert war. Hast du deinen Mann... Dann habe ich noch 3,5 Stunden bei ihm am Bett gesessen. Man hat ihn dann ins Zimmer gebracht. Ja. Und dann konntest du ja am Bett in der Klinik bei ihm sein. Ja, und ich habe da so lange gesessen, bis meine Söhne kamen, was also fast 4 Stunden später war. Und da warst du ganz allein mit deinem Mann nochmal. Ja. Und hast von ihm so auch nochmal Abschied nehmen können. Ja, und er war mir auch in dem Moment überhaupt nicht fremd. Also ich habe hier schon zu vielen Bekannten gesagt, also ich hätte mich am liebsten zu ihm ins Bett gelegt. So vertraut war er mir da. Weil wir haben so viel miteinander mitgemacht, dass da kein Abstand mehr zwischen uns war. Könnte mir auch gut vorstellen, dass du ihn auch natürlich anfassen konntest, ohne... Ja, ich habe ihn angefasst. Ja. Seine Hand war, als unsere Söhne kamen, wie gesagt, 4 Stunden später, die war noch warm von meiner Hand, weil ich seine Hand einfach nicht loslassen konnte. Nun sind einige Monate vergangen. Ja. Einige Monate schon. Wie geht es dir jetzt zur Zeit, Brigitte? Ja, ist so ein Auf und Ab. Manchmal habe ich den Eindruck, je länger das her ist, je schwerer fällt mir das alles. Zuerst wollte ich meine Wohnung hier wechseln. Ich wollte ganz raus aus der Wohnung. Das habe ich dann aber Gott sei Dank nicht getan. Das wäre so ein Weglaufen gewesen. Wir wohnen 30 Jahre hier. Wie gehst du zum Beispiel mit den Sachen um? Hast du seine Sachen noch in der Wohnung oder hast du die Sachen aus der Wohnung herausgeräumt? Also ich sag mal, Bekleidung und so weiter, die habe ich dann weggegeben, weil ich das Schlafzimmer getauscht habe mit unserem ehemaligen Kinderzimmer. Ich konnte in diesem Schlafzimmer nicht mehr schlafen. Aber ansonsten ist natürlich alles und jedes Teil hier in der Wohnung ist unseres. Also alles, was hier steht, Tausende ist von uns. Ja, genau. Und mein Mann war Handwerker, der hat also alles, was man so in der Wohnung Handwerkliches macht, war einfach seins, hat er alles gemacht. Ne? Wie alt ist und dein Mann? Er fehlt mir unheimlich. Ja, das glaube ich, Brigitte. Vor allen Dingen, wie du es gerade erzählt hast, dass erstmal die lange Verbindung von euch beiden und dann, dass die beiden schwer kranken Jahre so intensiv waren, das wirkt natürlich dein ganzes Leben lang nach, würde ich sagen. Das ist auch so. Und das ist ja auch wiederum dann, wie ich es gerade auch schon ausgedrückt habe, auch schön, dass du sagen kannst, wir haben jede Minute ausgenutzt. Ja. Das ist auch das, was mich eigentlich doch trösten kann daran, weil ich wirklich, wie gesagt, so viel Zärtlichkeit. Ich glaube, im Lauf einer langen Ehe bleibt sowas manchmal, nicht immer, manchmal auf der Strecke. Ja, ja. Und aber wenn man dann so eine schwere Krankheit hat, dann, wie gesagt, da saugt man jede Stunde noch auf, die man miteinander verbringt. Als diese Operation bevorstand, Du sagst, du hast nicht damit gerechnet, aber dennoch habt ihr vorher ein paar intensive Worte noch gesprochen für den eventuellen Fall, dass es doch nicht klappen könnte? Also speziell jetzt, als er in diese Operation ging, nicht. Aber wir haben natürlich immer wieder durchgespielt, was wäre, wenn ein Spenderherz kommt. Mhm. Und er war sich auch im Klaren darüber, dass er eventuell diese OP nicht hätte überleben können. Mhm. Jetzt bei der OP, glaube ich, war er eigentlich immer sehr positiv eingestellt. Mhm. Und er war auch sehr optimistisch. Und ich glaube also nicht, dass er... Ja, vielleicht hat er doch die Angst gehabt und hat mir die nicht zeigen wollen. Aber ich glaube, er hat gedacht, das klappt wieder. Ich nehme dein Gespräch und deinen Anruf jetzt nochmal zum Anlass, Werbung zu machen für einen Organspendeausweis, ja, bitte. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. In deinem Fall, in eurem Fall wäre es ja so gewesen, wenn er frühzeitig ein Spendeorgan bekommen hätte, hätte er das Ganze vielleicht oder wahrscheinlich überleben können. Ja, die Chance wäre einfach größer, ja, gewesen. Ne? Wie alt ist dein Mann geworden? Er ist eine Woche vorher 60 geworden. Eine Woche vorher 60. Mhm. Mhm. Brigitte, mir tut es sehr leid. Das muss ich dir gar nicht extra sagen, aber ich sag's trotzdem. Mir tut es wirklich sehr, sehr leid. Und ich ahne, was für schlimme Zeiten ihr hinter euch hattet und wie es dir auch jetzt geht. Die Auf- und Abs der Trauer, in denen du dich befindest. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für den Rückruf und freue mich, dass wir in diesem ganz kleinen Maß so ein klein bisschen haben helfen können. Ja, ihr habt mir sehr damit geholfen. Das freut mich sehr. Wenn du möchtest, kann ich dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich bin auch in einer psychologischen Behandlung, so, die mir auch sehr gut tut. Und ich denke mal, bin ich in guten Händen. Sehr gut, ich wollte es nur anbieten. Das ist lieb, ja. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute, Brigitte. Ich danke dir, Dominik. Auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer hier für euch. Und schon geht's weiter mit Sascha. Und Sascha ist 25. Hallo Sascha. Guten Morgen Domian, ich grüße dich. Sascha, um was geht's bei dir? Bei mir geht es auch um die Bundestagswahl. Ah, wie siehst du es? Ich persönlich kann mich dem Peter nur anschließen, dass ich auch ein bisschen Sorge habe und ich das Ergebnis auch nicht so toll finde. Warum findest du es nicht gut? Ich persönlich habe eigentlich unter einem ganz bestimmten Aspekt gewählt und das waren die Rechte für Homosexuelle. Mhm. Ich bin selbst schwul. Und ich wollte mit meiner Stimme, oder ich habe versucht, mit meiner Stimme eben genau Schwarz-Gelb zu verhindern, weil Schwarz-Gelb seit Jahren ja alles tut, damit Homosexuelle in Deutschland bloß nicht besser gestellt werden. Und das, obwohl in der FDP Guido Westerwelle als Vorsitzender selbst schwul ist und zweitens die FDP ja sogar auf dem CSD oder im Wahlprogramm oder auch auf Wahlplakaten ja ganz groß wirkt mit schwul, wild, liberal, aber ja, seit Jahren tun sie nichts. Da bin ich jetzt etwas verwirrt, weil natürlich muss noch einiges gemacht werden und eine ganze Menge noch gleichgestellt werden, damit wir eine wirkliche Gleichstellung mit heterosexuellen Paaren haben. Unterhaltsrecht, Versorgungsrecht und diverse andere Sachen, Erbschaftssteuer oder weiß ich was. Aber dass die FDP gezielt das verhindert hat, das ist mir neu. FDP hat ja damals zusammen mit der Union gegen die Homo-Ehe gestimmt. Und sie haben sich ja erst breitschlagen lassen, nachdem irgendwann der Rüffel aus Brüssel kam und dann wurde, ich glaube, es war noch Rot-Grün, oder? Damals wurde dann die Homo-Ehe dann... Ja. Nun sind das vielleicht alte Kamellen und lass uns mal jetzt nach vorne gucken. Ich bin absolut sicher, dass natürlich an dem jetzigen Status quo überhaupt nichts verändert wird, sowohl von Frau Merkel als auch von Guido Westerwelle. Im Gegenteil, ich bin da sogar recht optimistisch. Wir sollten stolz sein, dass wir einen Vizekanzler und einen Außenminister haben, der schwul ist. Wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin und einen schwulen Außenminister. Das ist schon sehr spektakulär. Und ich freue mich schon auf die ersten Besuche von Guido Westerwelle in arabischen, islamischen Ländern, wenn er dort auftritt, und er muss respektiert werden als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Das finde ich auch sehr spannend. Das war super. Also sehe ich auch super. Sehr positiv. Also das finde ich sehr cool an dem Ergebnis, das muss ich schon sagen. Also das ist schon eine tolle Entwicklung. Ich habe keine Sorge, dass irgendwas rückgängig gemacht wird. Nein, nein, nein. Das macht die Frau Merkel auch nicht mit. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Es stand halt in ihrem, also in ihrem Wahlprogramm steht ja explizit drin, dass es keine weiteren Verbesserungen für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften gibt. Ich persönlich finde es, genauso wie du hast es ja gerade eben gesagt, dass noch verdammt viel verbessert werden muss. Und definitiv. Also eben die Vererbung, was ich zum Beispiel auch, da kann jetzt die Politik wenig machen, aber auch immer noch ein Skandal finde, ist, dass Schwule weiterhin eigentlich kein Blut spenden dürfen. Und ach, natürlich. Bei diesem Fragebogen, den es dann gibt, halt was anderes ankreuzen müssen. Sascha, ich selbst lag mal schon auf der Liege vom, ich weiß nicht, vom Roten Kreuz oder von wem und wollte Blut spenden. Und dann wurde etwas eingehender nachgefragt und dann ging ich wieder nach Hause, weil ich nicht Blut spenden durfte als bisexueller Mann. Ja. Als Schwuler, man ist mir wurscht, wie man mich nennt, aber ich durfte kein Blut spenden. Das ist ein Skandal, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir wirklich recht. Aber generell, ich glaube, dass vielleicht auch noch die FDP ist sehr stark geworden jetzt. Es gibt sehr liberale Tendenzen in der FDP, eben auch was schwules Gedankengut anbelangt. Vielleicht entsteht da jetzt noch mehr Druck auch von der Basis der FDP, dass doch noch was gemacht wird. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Außerdem haben wir bald vielleicht Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die finde ich nicht schlecht als Justizministerin. Mal gucken, was sie da vielleicht in Gang setzt. Weißt du, ich glaube, ein zweites Problem ist aber auch, ich habe jetzt vor der Wahl, aber auch jetzt wird so jedenfalls heute nach der Wahl so ein bisschen mit meinen schwulen Freunden diskutieren können und so über das Ergebnis und viele haben gesagt, na ja, deine Sorgen sind vielleicht doch ein bisschen überbegründet oder zu viel. Denn viele haben auch als Schwule gesagt, mich interessiert es einfach nicht. Also ich wähle nicht aufgrund von schwulen Rechten, die sind mir persönlich nicht mehr so wichtig, weil wir haben was erreicht und dieser Status quo reicht mir eben. Ja. Und mehr will ich gar nicht. Das wäre auch eine eingeschränkte Sichtweise. Ich wähle mir auch keine Partei aus, die nur unter dem Aspekt von schwulen Rechten. Dafür gibt es viele andere Dinge, die mindestens genauso wichtig sind. Natürlich, klar. Aber ich finde, also ich persönlich kann für mich sagen, ich würde nie eine Partei wählen können, die etwas gegen oder die mich nicht als Mensch akzeptiert in meiner Sexualität, weißt du? Aber da würde ich ja fast jetzt mal sagen, dass alle großen Parteien in Deutschland das mittlerweile nun drauf haben, dass sie sich respektvoll Schwulen gegenüber verhalten, sogar sehr hervorragende Protagonisten haben, die schwul sind. Ministerpräsidenten, regierende Bürgermeister und so weiter. Aber ich finde gerade die CDU tut sich da noch ein bisschen schwer. Ach. Also natürlich, es steht jetzt inzwischen wenigstens im Parteiprogramm drin. Du hast recht. Es gibt sicher du hast völlig recht. Es gibt natürlich in der CDU Kreise, die da noch sehr verklemmt rangehen. Da hast du recht. Aber es gibt auch sehr liberale Tendenzen. Schau dir Herrn Ole von Beust an. Wir hatten hier in Köln einen Oberbürgermeisterkandidaten, der ganz offen schwul lebt und damit umgegangen ist. Und so wie ich es mitbekomme und es beobachte, ist das für Frau Merkel überhaupt gar kein Thema. Das ist ja völlig wurscht, welche sexuelle Ausrichtung ein Mensch hat. Sie will ja auch Kanzlerin aller Deutschen werden. So. Hat sie ja, das, ja, das hat sie gestern gesagt. Ja. Und mal sehen, ob sie das auch schafft. Darf ich auch noch etwas sagen? Ihr habt vorhin mit dem Peter, habe ich ja auch mitgehört, und da habt ihr euch über die Linken unterhalten. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend, dass die Linke ein ziemlich gutes, so ein gutes Wahlergebnis hat. Aber bei allem, ich meine, die Linke ist nur gegen alles dagegen und sie hat bisher überhaupt noch kein Parteiprogramm. Aber bei allem, was man gegen die Linke sagt, eins muss man sagen, sie haben zwei verdammt gute Rhetoriker. Und absolut. Das fehlt. Und ich finde, absolut. Ich stimme mit Herrn Gysi in vielen Dingen. Entschuldige, ich würde sagen, nicht nur Rhetoriker. Ich würde sagen, sie haben die besten Demagogen von allen anderen Parteien. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Also, ja, Lafontaine, ja, bei Gysi weiß ich nicht. Aber weißt du, ich meine, ich stimme mit vielen Positionen, die Herr Gysi sagt, stimme ich überhaupt nicht überein. Aber ich höre ihm gern zu. Er fasziniert mich. Finde ich auch. Absolut. Er ist ein unterhaltsamer Mensch und mit dem man gerne mal ein Bier trinken gehen würde. Man hätte sicher viel zu lachen und er ist immer eine Bereicherung in jeder Talkrunde. Aber, und dann, jetzt kommt für mich das ganz große Aber. Sowohl er als auch diese Partei hat für mich keine moralische Kompetenz. Ja. Denn wir wollen alle nicht vergessen, dass es die Nachfolgepartei, die Nachnachfolgepartei der SED ist. Und die SED steht für 40 Jahre Diktatur in Deutschland. Und es gibt, die damalige PDS hat die Rechtsnachfolge beansprucht der SED. und auch angetreten. Somit trägt sie Verantwortung für all das, was an Menschenrechtsverletzungen und so weiter in der DDR passiert ist. Ja, ja, ja. Nichts gegen linke Positionen. Vieles, was Sie sagen, finde ich ausgesprochen okay. Absolut. Also würde ich sofort unterschreiben. Aber nicht mit dieser Partei. Und schon gar nicht eine Partei, wo es eine kommunistische Plattform gibt mit einer Frau namens, wie heißt sie? Wagenknecht. Wagenknecht, ja genau, Sarah Wagenknecht. Die den Massenmörder Stalin relativiert und fast in Schutz nimmt. Ja. So nicht. Absolut. So nicht. Absolut. Und insofern, also unter dem Aspekt jedenfalls des rhetorischen, des rednerischen, also Steinmeier, finde ich, hat auch deswegen versagt, weil er halt rhetorisch es nicht rüberbringen konnte. Leider, ja. Wäre für mich persönlich der einzige Kandidat, der mir bei der SPD einfallen würde, der rhetorisch noch halbwegs gut ist, Wovereit. Dann hätten wir auch einen schwulen Kanzler, dann wäre er wirklich Vorbild. Ja, das ist natürlich perfekt. Aber Gabriel ist auch kein schlechter Rhetoriker. Er hat den Wahlkampf bezogen auf die Atomenergie hervorragend geführt, finde ich. Ja, er hat ganz alleine Wahlkampf gemacht. Er hat ganz alleine Wahlkampf gemacht, du hast recht. Er war ständig in der Presse und hat in Talkshows richtig gut abgesahnt. Ich gehe mal davon aus, dass du, ich habe dich gar nicht gefragt, was du gewählt hast. Ich habe mir überlegt, SPD zu wählen. Ja. Und auch weil Steinmeier zwar nicht rüberbringen kann, aber er verdammt viel Fachkompetenz hat. Und dann saß ich in der Wahlkabine und ich habe es nicht übers Herz gebracht und habe dann mein Kreuz bei den Grünen gemacht. Naja, ist ja auch eine gute Wahl. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, weil die SPD ist mir gerade so durcheinander und so, weiß ich nicht. Ich würde dich gerne auch noch fragen, ich habe mit Peter ja auch gerade darüber gesprochen, was wäre denn für dich ein Neuanfang in der SPD? Wer sollten die führenden Köpfe sein? Also ich finde, die SPD muss sich erstmal neu definieren und so Begriffe wie soziale Gerechtigkeit und was ist links, sollte sie mal drüber nachdenken, was sie darüber denkt. Und ihr Verhältnis zur Linkspartei überdenken und Köpfe, naja, ich fand es sehr, sehr faszinierend, dass Herr Wovereit 5 Minuten nach der Prognose schon mal die Keule rausgeholt hat. Mhm. Und ja, er will. Ich finde ihn nicht schlecht, also ich habe jahrelang auch in Berlin gelebt und abgesehen jetzt vom S-Bahn-Chaos dort, finde ich ihn persönlich nicht schlecht. Aber Wovereit steht natürlich für eine Öffnung zur Linken. Und er steht nicht für eine klare Abgrenzung zur Linkspartei. Ja, aber wo hat die SPD ohne diese Öffnung wirklich eine Chance? Wenn sie nicht wenigstens auf die Linke ein bisschen, sie muss ja sicher nicht wieder vereinigen mit ihnen, um Gottes Willen, aber so ein bisschen auf sie zugeht. Ich habe die große Sorge, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass es doch zu einer Zusammenführung kommt. Und das wäre der große Triumph für Oskar Lafontaine. Ja. Und dann könnte er noch einmal Chef einer vereinten, wie auch immer dann genannten Partei sein, die aber keine Sozialdemokratie mehr ist. Aber was soll denn deiner Meinung nach die SPD tun? Was hat sie für eine Wahl? Ganz schwierig. Indem sie die Themen besetzt, die sie bisher vernachlässigt hat, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Und damit holt man sich das alte Klientel zurück. Ich sage nur Stichwort Hartz IV, Stichwort Rente mit 67 und so weiter. Aber, das wäre mein Geschmack, gleichzeitig parallel dazu eine ganz klare und radikale Abgrenzung zur Linkspartei. Ich glaube, wenn man so klar auftreten würde, auch in den Ländern, dass sie dann eine Kontur wieder bekäme, die Partei, die sie jetzt nicht hat. Das ist ja das Problem, deswegen haben ja so viele Leute das nicht gewählt. Also der eine sagt mal das, der andere mal das, in dem Land geht's so, in dem anderen geht's wieder nicht. Dann sagt Frau Ypsilanti oder wie sie heißt, sagt, ich will nicht und dann will sie doch wieder. Und das war doch schrecklich alles in der letzten Zeit. Also das Prinzip FDP, ganz klar vorher sagen, so und nicht anders. Ja, finde ich, ja klar. Das ist doch eine Frage auch der Wahrhaftigkeit einer Partei. Gott, das ist die Partei Willy Brandts. Deswegen bin ich damals in die Partei eingetreten. Auch dann war ich ein großer Anhänger von Helmut Schmidt, gar keine Frage. Das ist eine große, stolze demokratische Partei, die größte demokratische und älteste Partei, die wir in Deutschland haben. Die darf doch jetzt nicht vor die Hunde gehen, Mensch. Nur wegen ein paar Sprengsel, die sich da so am linken Rand gebildet haben. Vielleicht ist es insofern dann wirklich gut, dass sie mal 4 Jahre in der Opposition ist, auch mal für sich auch Zeit hat und sich auch die Zeit nehmen sollte und vielleicht nicht nur über Bauernopfer nachdenken sollte, mal wirklich nachzudenken. Vielleicht. Also, wir sind sehr gespannt. Die nächsten Wochen und Monate werden extrem spannend sein, auch was die Entwicklung in der SPD anbelangt, bei den anderen Parteien natürlich auch. Wir verfolgen es, Sascha. Und ich glaube, wir müssen uns in Sachen Schwule keine großen Sorgen machen. Alles wir klar. Bejubeln den Guido, wenn er jetzt dann als schwuler Repräsentant Deutschlands durch die Welt reist. Darauf freue ich mich. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Und schon geht's weiter mit Jan. Jan ist 20. Hallo Jan. Hi, Domian. So, jetzt sind wir beide dran. Ja, also bei mir geht's auch um die Bundestagswahl. Was hast du gewählt, wenn ich fragen darf? Ich habe FDP gewählt. Ah. Ich bin auch FDP-Mitglied. Schon lange? Ich bin seit Anfang dieses Jahres FDP-Mitglied. Mach schon seit 3 Jahren jetzt die Julis und wir sind jetzt Anfang des Jahres in die FDP eingetreten. Und du musst ja noch einen Kater haben heute eigentlich. Nein, wir haben gestern gar nicht so viel getrunken. Ehrlich nicht, aber ihr müsst doch, das war doch das Spektakulärste überhaupt für die FDP seit Bestehen. Das ist wohl wahr, aber wir hatten schon vor 4 Wochen hatten wir das gleiche schon bei der Kommunalwahl. Da haben wir grandiose 18% geholt hier im erzkonservativen Paderborner Land. Wahnsinn. Wahnsinn. Deswegen haben wir uns gestern mal ein bisschen nur mit Pizza essen und Wein trinken beschäftigt. Warum bist du in der FDP? Weil die FDP einfach die meisten Übereinstimmungen mit meiner politischen Meinung so hat. Also ich bin da nicht reingerutscht über Eltern oder über Bekannte oder so weiter, sondern... Was wählen denn deine Eltern, wenn ich kurz fragen darf? Die wählen auch bei der FDP, habe ich allerdings erst hinterher herausgefunden. Ach so. Als ich mal dann mal nachgefragt habe. Ah ja. Und ich habe mir damals wirklich die Programme sämtlicher 5 großen Parteien damals angeguckt, also auch der PDS damals noch. Mhm. Und bin dann bei der FDP hängen geblieben. Was hat dich denn bei der FDP, wenn du das schon so ausführlich gemacht hast, was sehr löblich ist, dass du dir die Programme alle angeguckt hast, was ja manchmal mühsam ist, die zu lesen. Ja. Was hat dich da am meisten beeindruckt bei der FDP, dass du gesagt hast, okay, ich bleib bei denen. Denn die SPD hat ja nun auch ein sehr ordentliches Programm. Warum bei der FDP? Ja, also ich glaube erstmal an den Wirtschaftsliberalismus. Das hat man ja in der Schule lange schon durchgekaut. Also ich glaube wirklich daran, dass das funktioniert. Wir sind ja auch nicht für den freien Kapitalismus, sondern wirklich nur für den Liberalismus. Den freien Kapitalismus haben wir ja nur erlebt, wo das hinführt. Ja eben, da bin ich auch ganz klar gegen. Also der Staat muss schon die Grundlinien schaffen, also die Rahmenbedingungen. Mhm. Und außerdem glaube ich auch an die Freiheit des Menschen. Also jeder Mensch sollte eigentlich so viele Freiheiten haben wie möglich. Ja. Also jeder Mensch sollte über sich selbst frei entscheiden können. Das sagt die SPD und die Grünen natürlich auch. Und die CDU natürlich auch. Das sagen die natürlich auch. Aber wenn dann Herr Schäuble daherkommt und uns mal eben im Internet bespitzeln möchte, dann sehe ich das nicht unter großen Freiheit. Ah ja, das hatte ich dann schon erschreckt, dass Schäuble da strenger vorgehen will. Ja, natürlich, ja. Um Gottes Willen. Schäuble ist ja quasi der Erzfeind aller Liberalen. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob Schäuble noch im Kabinett sein wird. Ja, das sehe ich auch als den großen Punkt in den Koalitionsverhandlungen, ob der noch zu halten ist. So, jetzt sag mir mal, was man immer wieder hört, ist, dass Guido Westerwelle das natürlich sehr spektakulär geschafft hat, in den Jahren diese Partei so hoch zu fahren. Mhm. Aber man hört dann auch immer gleich das Argument, das ist eine One-Man-Show. Da gibt es Guido Westerwelle und dann gibt es nochmal Guido Westerwelle und nochmal Guido Westerwelle und dann kommt erstmal nix. Das ist wahr. Also ich habe ja heute, hatte ich auch noch bei TV Total, habe ich das auch nochmal gesehen. Da wurde kam noch von Stefan Raab der blöde Spruch, dass man ja noch Guido Westerwelle kennt und links noch Genscher und dann genau, die ganzen anderen gesehen. Gar nicht mehr. Genau. Also ich kenne sie natürlich, aber ich glaube so die große Riege dahinter, die wir so haben, die kennt kein Mensch. Das ist, glaube ich, ein großes Manko. Ich will dir mal was sagen. Ich war vor vielen, vielen Jahren auch einmal FDP-Mitglied. Das ist aber sehr lange her. Ui. Und zwar, als es noch eine sozialliberale Koalition gab. Da gab es Walter Scheel, da gab es Genscher, da gab es Lambsdorff. Großen Namen. Flach als das Generalsekretär. Also ganz, ganz große Namen, intellektuelle, wirklich Köpfe, die unkonventionell auch gedacht haben, wo viel diskutiert wurde. Und ich bin dann damals aus Protest aus der FDP ausgetreten, als die mit der CDU, mit Kohl zusammengingen. Ja. Das war eine Zeit, wo es natürlich dann schon viele Leute gab, wo man sagen konnte, Hirsch gab es, Baum gab es, wo man sagte, toll, das sind tolle, tolle Leute. Das ist heute ein bisschen schwieriger. Das muss die FDP sich erst noch ranzüchten. Das ist wohl wahr, ja. Also ich glaube aber auch, dass das in der Regierung dann mal kommt, weil ich meine, wir werden jetzt auch mehrere Kabinettsmitglieder natürlich als Minister haben und ich denke mal, dass sich dann die Namen auch ein bisschen besser in der Gesellschaft einprägen werden. So unter uns beiden jetzt. Ja. Wärst du dafür, dass Herr Brüderle Minister wird im Bundeskabinett? Ich weiß es nicht. Ich muss immer eher ein bisschen lachen, wenn ich den sehe und kann den gar nicht ernst nehmen. Der war heute Abend bei Beckmann. Mhm. Wenn ich ihn vergleiche mit Gutenberg, da ist mir aber Gutenberg 10-mal lieber. Ja, ich kompetenter wirkt. Ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so ein stringenter Parteisoldat, der hinter allem steht, was die Parteiführung so von sich gibt. Und Brüderle ist für mich auch so ein Fall. Also eher nicht. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich kenne ihn jetzt nicht sonderlich gut. Ich habe ihn persönlich noch nie getroffen. Ich kann über Menschen so nichts sagen. Aber nein, aber die Wirkung, so wenn es wir können ja, wir alle kennen die meisten ja nicht. Dass man nur so, wie Leute so im Fernsehen wirken. Das hat ja schon eine Aussage, finde ich. Ja, natürlich. Ja. So wirken sie ja auch natürlich auf die Bürger und das muss man eigentlich primär mal sehen. Dennoch, du bist FDP-Mann, ja, engagiert. Wen findest du denn noch richtig gut neben Guido Westerwelle? In der FDP, ja, finde ich Hermann Otto Solms ganz klasse. Ja, ja, anerkannter Mann. Ja, kennt abgesehen von der FDP natürlich kein Mensch, aber... Könnte sich ja ändern. Ich denke mal, es wird sich ändern, wenn er Finanzminister wird. Ja, da, ja, gehe ich mal fest von aus. Ja. Ja, glaubst du, dass Guido Westerwelle das Amt des Außenministers, was ja nun ein kompliziertes und großes Amt ist, dass er das füllen wird? Also ich gehe eigentlich davon aus. Also ich fand es damals 2002, da war ich politisch noch nicht so ganz interessiert, war ich ja auch noch erst 13 Jahre alt, wo er im Big Brother Container war und die ganzen Gesprächs mit dem Guido Mobil, also da fand ich das schon ein bisschen lächerlich, was er da gemacht hat. Ich hätte ihn da auch nicht gewählt, aber heutzutage finde ich ihn wirklich auch, wie er sich rhetorisch darstellt. Ich habe ihn jetzt auch schon mal kurz getroffen, also Gespräch war es nicht, aber ich glaube, er hat das drauf. Ja. Ich glaube, er kann das. Heute gab es bei dem Kollegen Plasberg auch eine sehr engagierte Diskussion. Habe ich leider nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, hart aber fair. Und da sagt er, ich weiß gar nicht, wer das sagte. Ich glaube, der Kollege vom Stern, der Jörges, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Dass die FDP keine guten, wirklich brillanten Redner außer Westerwelle hat. Und wenn Westerwelle im Ausland ist, dass er dann im Bundestag fehlen wird, weil die FDP gar nicht richtig da vom Leder ziehen kann. Ist was dran? Das kann man, also ich ist was dran. Das kann man so sagen. Ne? Ja. Da sind ja die brillanten Leute von, da ist Lafontaine, da ist Trittin, da ist Gysi, da ist Gabriel. Ja. Und dann ist die FDP, wenn der Westerwelle nicht da ist, könnte schwierig werden. Tja, solange er da ist, glaube ich, machen wir es ganz gut. Dann wird es natürlich gut. Also ich glaube, Westerwelle, also ich persönlich, er hat mich auch ein bisschen noch überzeugt damals. Ich habe mal irgendwann mal Friedmann gesehen und ja. Das hat mich einfach überzeugt. Vor allem, der bleibt ja immer ruhig. Er wird ja nicht so wie Gysi, der sich ja immer gerne aufregt. Oder auch viele von der Linkspartei natürlich. Wer ist denn der eine Spaßmann noch? Ach, den mag ich ja gar nicht. Ramelow. Ja. Den finde ich ganz schrecklich. Ja. Ich kommentiere es jetzt mal weiter nicht, aber ich glaube, meine Position zu dieser Partei ist klar. Ja. Ja, ich wollte übrigens auch noch mal was zu eurem vorherigen Gespräch sagen. Sehr gerne. Ich weiß nicht mal, wie er ist. Sascha. Der Homosexuelle, der Schwule. Der Sascha. Der Sascha, genau. Also ich bin natürlich auch FDP-Mitglied und kann für mich persönlich sagen, dass ich absolut für die Gleichberechtigung von Homosexuellen bin. Also auch... Obwohl du heterosexuell bist. Ja, ich bin heterosexuell, aber ich finde es einfach vernünftig. Ja, also im Prinzip, die Zeit ist mittlerweile heute so weit, dass man eigentlich da gar nicht mehr darüber diskutieren sollen dürfte. Aber es ist eben noch nicht rechtlich absolut klar gleichgestellt. Und das ist noch der nächste ganz große Schritt, finde ich. Das müsste eine, das kannst du ja vielleicht von unten auch in deiner Parteiarbeit mit vorantreiben. Weil das würde einfach auch die Glaubwürdigkeit der FDP stärken. Ja, eben, auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn gleiche Rechte für alle. Was diskutieren wir da noch? Das ist ja eigentlich auch nur nur das Freiheitsideal weitergedacht. Also absolut. Es läuft einfach darauf hinaus. Ja. Man kann gar nicht drum rum. Ja. Jan, das war deine erste Wahl, ne? Das war meine erste Bundestagswahl, ja. Das ist natürlich eine aufregende Sache. Durchaus. Ich habe auch gestern schön Wahlhelfer gemacht. War auch ganz spannend. Wo warst du? Bei uns im schönen Kaff Schwermütte. Und was hast du da gemacht als Wahlhelfer? Rumsitzen, die Wahlzettel verteilen, hinterher auszählen. Und das kann unter Umständen lange dauern, dann, ne? Bis man dann fertig ist. Also wir waren eigentlich ganz fix fertig in einer Stunde, hatten auch keine großen Differenzen. Also wenn man Differenzen hat, wenn die Stimmzettel nicht gleich abgegebene Wahlbescheinigung stimmen, dann gibt's natürlich einen Riesenaufwand, aber es geht eigentlich. Wie viele Leute sind, interessant, dass du es mal eben vielleicht erzählst, wie viele Leute sind dann dabei, die Stimmen auszählen? Das sind insgesamt 7 waren es, glaube ich, bei uns. Und müssen alle 7 zählen oder wie kontrolliert man sich da gegenseitig? Es wird immer doppelt gegengezählt. Also einer zählt vor und der andere zählt danach. Ach so. Also somit ist dann wirklich 100% sicher, dass da nicht geschummelt wird. Das kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Stimmt das, dass die Wahlhelfer, während sie auszählen, weder Fernsehen gucken noch Radio hören dürfen? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen. Also habt ihr gestern schon Prognose. Die Prognose, ja genau. Die Prognose gehört kurz nach 6? Nee, ich habe die Prognose aufs Handy gekriegt, per SMS von einem Freund. Heute gibt's ja auch noch Handy aus Radio und Fernsehen, klar. Ja, also Radio, Fernsehen hatten wir da nicht. Ja. Prima, Jan, danke für deine Meinungsäußerung. Ja, bitteschön. Alles Gute. Ja, tschüss. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Silvia, 31, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Silvia. Schön, dass du da bist. Ich möchte erstmal meinen Vorredner grüßen. Ich rufe auch zum Thema Bundestagswahl ja? an. Ich war auch gestern Wahlhelfer. Ah, ja, fleißige Leute hier bei mir. Das ist ja toll. Staatsbürgerliche genau. Pflichten sind das, die ihr genau. da toll erfüllt. Kurze Frage eben. Wie wird man das? Meldet man sich da freiwillig oder wird man dazu berufen? Genau, also man kann sich freiwillig melden. Ich mache das, seit ich wählen darf. Finde es super spannend. Ja. Also es ist einfach eine lustige Sache. Man bekommt so ein kleines Erfrischungsgeld und die Städte sind dankbar. Aha. Also es sind selten genügend Wahlhelfer vorhanden. Wie viel Geld kriegt man dafür? Also man kriegt im Normalfall 40 Euro, muss aber dafür eben auch die ganze komplette Wahlhandlung anwesend sein, bis auf eine Pause. Also von morgens, wann machen morgens die auf? Um halb acht. Um halb acht schon. Aha. Trifft man sich und eben abends, bis die Auszählung zu Ende ist. Die Wahllokale werden um acht aufgemacht, ne? Genau, um acht werden die aufgemacht bis und dann Uhr, trifft man sich morgens eine halbe Stunde vorher und abends dann eben, gut, bis die Auszählung vorbei ist, klar. Ja, also da geht es nicht ums Geld, sondern eher um den Spaß und das Engagement. Ja, und man trifft eben auch demokratieinteressierte Menschen. Ja, das genau. ist aber nur der zweite Punkt, den ich gerade so zuhöre. Ich habe nämlich auch um kurz nach sechs, deswegen muss ich gerade sehr lächeln, die Prognose aufs Handy bekommen. Ja. Also es ist so, dass man eben im Wahllokal selber keine politischen Themen, also es darf keine... Es gibt ja auch so eine Bannmeile um die Wahllokale rum. Es darf eben keine Wahlwerbung dort stattfinden. Und dementsprechend auch, soweit ich weiß, also wir hatten gestern auch einen Fernsehsender da, die mussten wir halt wegschicken. Ah ja. Die dürfen da auch nicht spielen. Und es darf dann auch kein Fernseh laufen, ne? Kein Fernsehapparat laufen, ne? Oder ein Radioapparat. Also ich... ich glaube fast nicht. Dass, nee, ich habe es noch nie so erlebt. Ja. Aber ich rufe eigentlich an, weil ich ehemalige SPD-Wählerin bin und ich habe die Linken gewählt. Ach, sag bloß. Jawohl. Und habe eben gehört... dass du ja nicht so begeistert von den Linken bist und das fand ich dann jetzt doch mal spannend, weil ich komme aus einer ehemaligen SPD-Hochburg, also der Stadt, in der ich geboren bin. Da sind viele SPD-Größen auch schon entsprungen und kann die SPD nicht mehr wählen. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Ich bin in Wuppertal geboren. Wuppertal, natürlich, das ist natürlich, das ist Johannes Rauland, ne? Genau, Johannes Rauland. Also das ist einer der Politiker, sage ich mal, mit denen ich auch groß geworden bin. Du kannst die SPD nicht mehr wählen, sagst du. Warum? Nein, weil sie für mich nicht mehr, also ich gehöre, ich komme aus einer klassischen, ich sag mal, Unterschicht und versuche mich da seit Jahren rauszuarbeiten. Und es ist mir zunehmend schwerer gemacht worden durch eine SPD, durch eine rot-grüne Regierung, die Studiengebühren eingeführt hat und die jetzt, wie lächerlich, im Wahlkampf gesagt hat, ja, Studiengebühren müssen weg. Was ist das denn? Die haben sie erst eingeführt. Also sie tun so, als wäre das eine CDU-Erfindung, die in der Großen Koalition so viel Kürzungen im sozialen Bereich vorgenommen haben und gerade in den Bereichen, wo es keine Lobby gibt. Und das ist für mich... nichts mehr, was ich wählen kann. Ich glaube, du bist der klassische Vertreter von den Leuten, die übergewechselt sind zur Linken. Auf jeden Fall. Also ich weiß, ich hoffe, dass man uns in Berlin zuhört. Die müssen eigentlich so große Ohren kriegen. Ja. Also das Lustige ist, und das habe ich gestern Abend eben auch nochmal festgestellt, weil ja sich gerade eine große Masse in Deutschland fragt, wer sind diese Linkswähler? Und ich finde es sehr spannend, dass es immer wieder hingewiesen wird auf eine SED-Vergangenheit. Kein Mensch kräht bei Frau Merkel danach. Keiner. Frau Merkel ist auch aus der ehemaligen DDR. Und ja, meine, das ist ja was anderes. Also, genau, aber das ist was anderes. Meine Familie kommt auch aus der ehemaligen DDR. Und lustigerweise, ich habe gestern mit meiner Oma gesprochen, die ist in der DDR groß geworden, die ist geflohen. Ja. Und die hat gestern auch links gewählt. Ja. Weil aber, sie auch aber Moment sagt, mal, ganz wir müssen mal was klarstellen. Aus der ehemaligen DDR zu kommen, heißt ja überhaupt gar nichts. Heißt ja überhaupt gar nichts. Wenn man die Linkspartei kritisiert. Ich kritisiere ja nicht die Menschen aus der DDR, um Himmels Willen. Nein. Das ist ja eines der Hauptargumente, was vorgebracht wird gegen die Linkspartei, dass man eben sagt, okay, da sind viele drin, die haben eine SED-Vergangenheit. Ja, aber verdammt viele sind da drin. Die ganzen Strukturen sind es. Die ganzen Strukturen sind SED-Strukturen. Also das ist das Schlimme. Ich kenne kaum jemanden, der in der DDR war. Ich kenne wenige, die dort gelebt haben und die nicht in der Partei waren. Die aber auch ganz viel auf sich genommen haben, was damit zu tun hatte. Und ich möchte nicht urteilen darüber. Gegen diese Menschen ist ja auch nichts einzuwenden. Aber es ist gegen die moralische Last etwas einzuwenden, die diese Partei trägt. Als staatstragende Partei. Wann darf eine linke Meinung in Deutschland wieder existieren? Die werden wir jetzt nicht zum 20. Mal. Und Silvia, ich will dir mal sagen, ich wäre sofort mit Venen fahren dabei, wenn es eine anständige linke Partei gäbe. Oder wenn man nach der Wiedervereinigung, wenn sich eine neue linke Partei gegründet hätte. hätte ich sofort gut gefunden. Aber nicht auf den Strukturen einer 40-jährigen Diktatur. Auf den Strukturen einer Partei, die maßgeblich verantwortlich war in dieser Zeit in der DDR. Es ist doch merkwürdig, dass von den Bürgerrechtlern, die leider heute viel zu wenig zu Wort kommen, die so viel getan haben in der DDR und die auch maßgeblich daran beteiligt waren, dass das richtig was in die Gänge gekommen ist, da ist keiner bei den Linken. Die sind höchstens bei den Grünen oder in der SPD oder vielleicht auch in der CDU, aber nicht bei den Linken. Und das finde ich das Spannende. Das ist etwas, was ich anders wahrnehme. Also wo ich eben sehe, ich habe auch in meinem Freundeskreis viele, die inzwischen Mitglied bei den Linken sind. Ich bin es nicht. Ich bin interessanterweise noch Mitglied einer anderen Partei. Mhm. Aber tue mich seit Jahren einfach auch schwer damit. Ich bin ein sehr politischer Mensch und habe immer schon gesagt, wenn ich 18 bin, werde ich in eine Partei eintreten. Und ich habe das mit einem bestimmten Hintergrund auch getan. Mhm. Ich bin bis heute Mitglied bei den Grünen. Ach so. Mit dem Hintergrund, ach so. Ja, mit dem Hintergrund, dass ich wirklich immer gesagt habe, dass es für mich die Partei ist. Diese Partei ist aus der Friedensbewegung entstanden. Aber warum hast du dann nicht die Grünen gewählt? Und diese Partei hat den ersten Krieg befürwortet, den wir seit dem Ende des... Und das ist für mich sowas, wo ich sage... Ja, kann ich akzeptieren. Auch wenn, natürlich, lassen Gysi, lassen Lafontaine polemisch sein, aber das waren die einzigen, die eine klare Position zu diesem Thema hatten. Mhm. Wenn man die Grünen gefragt hat in Talkshows, auch die SPD, das war wischiwaschi, das war, ja, vielleicht... Mhm. Und ich sehe, ich mache viel ehrenamtlich in diesem Land und ich sehe, wir schmeißen Millionen raus für fragwürdige Bundeswehreinsätze, wo ich mich frage, warum verteidigen wir die BRD in Afghanistan? Mhm. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass sie uns angreifen. Mhm. Also das verstehe ich nicht. Und andererseits sehe ich, wo hier gekürzt wird. Ich sehe, dass Kinder kein Mittagessen mehr bekommen, weil da kein Geld für da ist. Sehe ich genauso. Hast du recht. Hast du völlig recht. Und das finde ich erstmal, also offensichtlich sehen es ja auch mit mir 11,9% der gesamtdeutschen Bevölkerung, die gestern wählen war, so. Ja. Das muss wieder eine Stimme kriegen. Und diese Stimme ist in der SPD verstummt. Ja, und ich würde als SPD-Mitglied sage ich, diese Stimme ich fordere diese Stimme ein in die SPD. Ja, bitte. Ja? SPD, bin ich sicher, dass ganz viele Leute wieder zurückgehen in die gute alte Tante SPD. Natürlich. Bin ich ganz sicher. Also ich habe eben auch als Wahlhelfer... Darf ich dir mal was sagen noch zum Thema Linkspartei? Ich habe ja die letzten ganzen Wochen hier nichts sagen können, weil man vor der Wahl als Moderator sich nicht äußern darf. Und ich habe mich gefreut auf heute, ja. Ja, das ist auch richtig so. Das muss man auch nicht kritisieren. Ich sehe Herrn Lafontaine mit tollen Argumenten gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr argumentieren. Mit tollen Argumenten, dass ich da sitze und denke, ja, finde ich auch. So, glaubst du denn, Silvia, dass Herr Gysi vor Jahr und Tag, als die Sowjetunion nach Afghanistan einmarschiert ist und dort Krieg geführt hat, dass er in der DDR auch so rumdiskutiert hat und so rum protestiert hat, wie er das jetzt tut? Nein, das hat er nicht gemacht, weil er zur Oberschicht der DDR gehörte, weil sein Papa Botschafter in Rom war. Mhm. Und er hat zu dem Regime halt gehört. Und da beginnt bei mir die moralische Glaubwürdigkeit. Inhaltlich ja, finde ich auch, was er sagt, gar keine Frage. Aber ich glaube es, ich nehme es ihm nicht ab. Also ich sag mal so, das ist für mich halt natürlich die Frage, das kann ich über keinen Politiker der letzten 10 Jahre sagen, dass er sich nach der Wahl noch an das erinnert hat, was er vor der Wahl gesagt hat. Na, hier geht's gesagt, gar nicht um das die beste Wahl. Beispiel, ja, aber das beste Beispiel ist für mich Rot-Grün. Ich bin, wie gesagt, aus einer Ur-SPD-Stadt und ich habe dort studiert. Mhm. Und ich habe gedacht, wir haben uns damals noch darüber lustig gemacht, dass eine SPD, dass die Grünen das mitbefürworten, dass wir Studiengebühren haben, Gebühren gibt auf Schulen und so weiter. Das sind Themen für mich, sage ich mal, die ich unabhängig von diesen Köpfen wähle. Ja, lass sie sein, wie sie will. Ja. Wie sie wollen und auch gewesen sein. Weißt du, dass ich zum Beispiel der SPD zu verdanken habe, dass ich mein Abitur habe machen können? Ja. Weil ich nämlich in der Zeit gerade zufällig dann in das Alter kam, als es die reformierte Oberstufe kam, als wir die bekamen. Und das war ein Produkt sozialdemokratischer Bildungspolitik, dass eben auch, ich entstamme auch einem einfachen Haushalt, einem Arbeiterhaushalt, dass eben auch wir, die aus der Unterschicht kommen, eben auch eine akademische Laufbahn einschlagen können. Das ist sozialdemokratisches Gedankengut. Natürlich. Und sowas muss die Lehrmittelfreiheit. Ja, zum Beispiel, ja. Ja, und das war. Jetzt reden wir so in Rage hier, ne? Ja, denke auch. Aber ich glaube, wir sind uns gar nicht so weit entfernt, wir beide. Nein, was ich noch sagen wollte gestern als Wahlhelfer, deswegen werde ich nicht sagen, wo ich herkomme. Aber ich denke, so viel kann und darf ich auch sagen. Ich fand es sehr interessant, denn als Wahlhelfer zähle ich ja die Stimmen am Ende aus. Mhm. Und ich habe dann ja plastisch jeden Stimmzettel vor mir und ich sehe, wie Erst- und Zweitstimme verteilt wurden. Und das fand ich gestern nochmal, auch als ich das Ergebnis hörte, ich fand es sensationell, weil man es nicht glaubt, wenn man dieses Ergebnis sieht. Mhm. Also ich habe kaum Stimmzettel in der Hand gehabt, wo wirklich schwarz-gelb gewählt wurde. Was ich in der Hand hatte, waren wirklich die abstrusesten Konstellationen. Mhm. Das waren die erste Stimme für die CDU und die zweite Stimme für die Linke. Ach. Und das gar nicht mal so selten. Verrückt. Also, ja gut, der Kandidat und die... Das ist, genau, ja. Aber wo ich wirklich glaube, das ist das, was dieses Ergebnis der Linken, und deswegen hat es mich auch gefreut, wirklich die alle mal wachrütteln sollte. Und das war auch mein Begehren und mein Wunsch, mhm, dass möglichst viele Parteien in diesen Bundestag einziehen, mhm, damit es da mal wieder zur Sache geht. Ja, weil das fand ich auch, ich habe deine Sendung gesehen nach diesem Kandidatenduell, furchtbar. Ja, ja. Ich sehne mich auch nach so einem Rau, nach so einem Schmidt. Ich kenne Menschen wie Penner, wie Dressler, mit denen bin ich groß geworden. Die haben sich gestritten. Also du bist eine sehr politisch interessierte Frau, merke ich, ja, die schon auch gezielt und taktisch jetzt auch gewählt hat. Ne? Auf jeden Fall. Finde ich sehr gut und finde ich sehr richtig. Ein Satz noch zu dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Mhm. Das ist meine Sorge, dass sich das in dieser Regierung jetzt noch weiter verzögert, dass die Bundeswehr, ja, abgezogen wird. Ja, ich glaube, dass wir da nichts durchgewinnen, ja. Das ist meine große Sorge, ja. Liebe Silvia, danke für den pointierten und interessanten Gedankenaustausch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich fand es sehr spannend und ich liebe deine Sendung. Nur das, weiter. Das war's. Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss. So, herzlich willkommen noch schnell. Michael, 37. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Michael, hi. Ich wollte mich auch zur Bundeswahl äußern eigentlich, aber jetzt muss ich direkt mal nachhaken wegen dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Ja? Die Linken fordern ja ein sofortiges Raus. Ja, Herr Lafontaine hat es ein bisschen schon abgedämpft und hat gesagt, dass man darf nicht kopflos rausgehen. Dann hat ihn doch eventuell noch die Vernunftsbiene gebissen. Kopflos kann man das ja auch nicht machen. Nein, Peter Scholl-Latour wird so oft gescholt und man lächelt auch ein bisschen über ihn mittlerweile, aber er hat vollkommen recht. Wenn Afghanistan, da hat sich damals die UdSSR schon die Zentren ausgebissen und jetzt wir mit der NATO insgesamt. Mhm. Wenn wir jetzt da aufhören und da generell rausgehen würden, ja, würden sofort die Taliban zugreifen und es würde ein islamischer Gottesstaat. Ja. Aber Afghanistan wäre ja gar nicht erstmal so schlimm. Nebendran ist Pakistan und die Kollegen haben nun mal halt blöderweise Atomwaffen. Und damit, mhm, wird es ein weltweit umspannendes Riesenproblem. Und darum ist das Engagement, ich finde das auch zum Kotzen. Und mir wäre auch lieber, wenn wir das Geld, was wir da für die Bundeswehr ausgeben... Es kostet wahnsinnig viel Geld. Natürlich, unglaublich viel Geld. Die geben das gar nicht richtig bekannt, wie viel das im Monat kostet. Es natürlich muss nicht, weil wahnsinnig, dann müssen wahrscheinlich alle auf Berlin stürmen. Ja, ja, es muss. Ich wag mir gar nicht die Zahl vorzustellen, was das kostet. Ich möchte auch, und ich bin da genauso wie Ausländerkriminalität, es gibt einige Dinge. Und dann ist es eine Schande, Entschuldigung, wenn ich das sage, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass manche Kinder nicht genug zu essen haben. Ja, ich sage ja, da steht in keinem Verhältnis, ja, im Grunde genommen. Ja. Aber du wolltest dich generell auch noch zur Wahl äußern. Ja, ich finde, ich bin nun mal halt ein schwarzer Mensch. Ja. Also jetzt nicht, bin ein CDU-Wähler. Ja. Und bin im Grunde genommen erstmal froh, dass wir jetzt eine klare Positionierung haben. Du bist heute der erste CDU-Mann, mit dem ich hier rede. Bekennender, alter, blöder, konservativer Sack. Ja, dann war das doch für dich ein Freudentag. Der darüber total froh ist, dass wir eine Ostdeutsche, ja, Frau haben, die, ja, Bundeskanzlerin ist und im nächsten schwulen Außenminister. So habe ich es gerade gesagt. Fast in der so. Rheinländer oder Oberbayer. Ich glaube, wir sind jetzt Vorreiter in der Welt, ne, in dieser Konstellation. Hat keiner. Ja, also ich meine, noch bunter und geiler gibt's doch gar nicht. Vor allen Dingen, wir toppen damit noch den Obama in Amerika. Natürlich, mit der Konstellation. Das kann man abmachen, der ist nur schwarz. Ja, genau. Mit einer schwulen Frau, Ossis. Also, Michael, du bist zufrieden mit der Wahl? Und, mit der Wahl erstmal, aber gespannt, was daraus wird. Ja. Und vor allem, ich hoffe, obwohl ich nur halt ein Schwarzer bin, dass die SPD, und da gebe ich dir vollkommen recht, eine uralte, große Volkspartei ist, mhm, deren Werte, auch wenn ich manchmal dagegen bin, aber durchaus vertretbar sind. Und eine, ja, Demokratie lebt davon, dass es ein Pro und ein Kontra gibt, eine Opposition und eine, ja, Regierung. Ja. Das geht vom Ausgleich, von der Waage. Definitiv. Wenn der eine das andere nicht kontrolliert, und das ist das die Grunddefinition von der Demokratie, dann funktioniert es nicht. Und ich hoffe, dass sie sich so weit wieder konsolidieren oder so weit auf die Reihe kriegen, dass sie auch wieder eine starke Opposition sind. Also, ich danke euch und dir auch, Michael, für eure sehr engagierten Anrufe und Meinungsäußerungen. Das ist ja toll. Also kann mir keiner was erzählen von Politikverdrossenheit. Da scheinen die Leute doch sehr interessiert zu sein, wie es jetzt alles weitergeht und was geschehen ist. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute, Michael. Ja, danke schön. Tschüss. Gute Nacht. Okay, tschüss. In der Technik Nami Strack und Uwe Petersen und morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen mit auch einer freien Themennacht. Gute Nacht. Tschüss.